Abends sitzt Familie Kern beim Essen. Frau Kern sagt: Kinder, ich will mit euch reden. Ich habe meiner Freundin Elisa von unserem Ferienhaus erzählt. Sie will so gerne mitkommen. Wie findet ihr das? Lilly und Mila freuen sich. Oh, wie schön! Ja, wie schön! Kommt Sophia auch mit? Natürlich! Sophia und ihr Vater kommen auch mit. Elisa Struck ist die beste Freundin von Frau Kern. Sie und ihr Mann Kai haben eine Tochter. Sie heißt Sophia und ist 15 Jahre alt. Ich finde das blöd. Sophia ist so doof. Sie lacht immer so albern und sie geht mir auf die Nerven, sagt David. Ich finde sie nett. Sie spielt immer mit uns, sagt Ben. Elisa sagt, Sophia findet den Urlaub mit ihren Eltern immer so langweilig. Sophia ist doch ein Einzelkind. Das ist doch nicht unser Problem. Ich finde es gut, wenn Familie Struck mitkommt. Ich mag sie alle gerne. Zusammen ist das bestimmt lustig, meint Herr Kern. Sophia soll mitkommen. Ich möchte das gerne. Es steht 4-1. Du hast verloren, David. Das ist gemein. Sophia geht mir auf die Nerven. Du gehst uns mit deiner schlechten Laune auch auf die Nerven. Aber ich habe auch Ferien. Da will ich meine Ruhe haben. Ich will meine Ruhe haben. Das hört sich an wie unser Großvater. Man denkt ja, du bist 100 Jahre alt. Da sagt Frau Kern: Hört auf. Familie Struck kommt mit. Das ist klar.